Ja, herzlich willkommen zur Klingding-Sendung heute am 20. August 2021. Klingding-Sendung, die Sendung für aktuelle Musik, jeden dritten Freitag im Monat von 22 bis 0 Uhr bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel oder empfangbar als Livestream unter www.fsk-hh.org. Heute in den kommenden zwei Stunden spreche ich zunächst mit den Studiogästen und die Studiogäste hoffentlich auch mit mir. Die Studiogäste sind Tim Huis und Felix Meyer, beides Musiker und zum Teil bildende Künstler oder auch auf jeden Fall bildende Künstler und Medienkünstler, die sich gerade dran gemacht haben, ein sozusagen Satellitfestival zusammenzustellen, das Line-up zu kuratieren und Musikerinnen und Musiker dazu einzuladen. Und ich freue mich, dass Sie jetzt im Studio sind und wir dann gleich über das Programm des Festivals sprechen können. Hallo, erstmal. Hallo. Und das wird so die erste Dreiviertelstunde sein, nehme ich an, vielleicht auch länger. Da ist eigentlich, ja, ich will da, kann da gar nicht flexibel sein. Ja. Habe natürlich auch einiges andere vorbereitet. Einmal von Christian Wolf, Tracks von seiner neuen CD, die bei Valgo erschienen ist. Die CD hat den Titel Trio 9 and Exercises, zusammen erarbeitet mit dem Trio Acanto. Und dann eine CD, die ein bisschen in die Vergangenheit zeigt, auch eine Aufnahme von 1990, das Cecil Taylor Ensemble 1990 in Göttingen. Dann eine aktuelles Album Maya Hutwelge hat was rausgebracht bei Entre Acte, und das würde ich dann vorstellen. Dann noch zum Tod von Frederik Orszewski vor 2 Monaten ein Kurzfeature, und wenn die Zeit dann noch reicht, über Dieter Roth, den multimedialen Künstler, der, ja, der ist auch schon vor 23 Jahren gestorben. Gut, aber jetzt gehen wir wieder zurück in die Zukunft bzw. die Gegenwart und steigen ein in die Präsentation des Festivals. Vielleicht erst der Name des Festivals. Habt ihr irgendwie einen Vorschlag, und den habt ihr dann für euch rausgefunden? Ja, ich kam irgendwie da drauf. Es ist einfach, mir kam das in den Sinn, Left of the Dial. Ich kannte das eigentlich hier vom amerikanischen Radio. Und es ist auch ein Begriff, der eigentlich total anachronistisch ist. Also es bezieht sich eigentlich auf College-Radio, das auf dem UKW-Frequenzband meistens ganz links angeordnet war. Da, wo die Bands spielten, die nicht irgendwie kommerzielle Verträge haben. Oder eigentlich haben Leute das immer so eingeordnet, dass diese Musik einfach zur Seite geschoben wird, also zur Seite auf dem Radio, das es jetzt bei uns ja auch nicht mehr gibt. Also dieses Ziffernblatt oder was weiß ich, wo so, man dreht, ja, ja, und klar, den UKW-Sender einstellt. Mhm. Und eigentlich ist das ein Lied von einer College-Rockband, vielleicht ist es auch eine Punkband. Die haben ein Lied geschrieben, das nennt sich Left of the Dial, also links am Wahlrad, das gleichzeitig irgendwie ein Liebeslied ist. Also irgendwie singt er über seine Musik und dass er nur von den College Radios gespielt wird und nicht von den kommerziellen Sendern. Und ich glaube, der Text geht dann so, dass er eigentlich sich an eine Frau richtet, die er irgendwie gut findet, und wo du mich findest, ist links von dem Wahlrad sozusagen. Okay. Aber es ist natürlich völlig, bedeutet für Amerika noch viel und bedeutet für jetzt aktuelle Musik nicht so viel, weil, ja, eigentlich muss man ja nur in der Mitte des Dials suchen und so weiter. Dann findet man irgendwie HR2 und findet auch aktuelle Musik und sowas. Ja, aber es war einfach nur so eine Inspiration. Einfach, okay. Einfach etwas, was, ja, klar, was etwas abseitiger ist. Okay, also das Festival heißt Left of the Dial. Und Festival stellt man sich ja, kann man sich ja vieles vorstellen, mehrere Tage, viele Tage, Wochenende, Woche. Das ist jetzt aber ein Tag, ein Abend, ein Nachmittag, oder was ist geplant? Ja, so ist das. Ist nur ein später Nachmittag, und wir müssen auch um 9 schon fertig sein. Genau, und es werden dann 4 Acts sein, wovon einer eine auch nicht irgendwie so eine klassische Konzertsituation wahrscheinlich ist, sondern eher so ein bisschen was Installationsmäßiges, wo auch dann die Örtlichkeit des Parks in Rothenburgsort oder Hammerbrook so zwischendrin irgendwo auch irgendwie wahrgenommen werden kann, irgendwie so, also dass irgendwie diese klassische Frontalunterricht-Konzertsituation so aufgelöst wird. Ja. Gut, du hast jetzt Parks schon angedeutet, die Location heißt auch Parks, das ist, glaube ich, so direkt noch nicht gesagt worden, oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall egal, Parks ist aber auch nicht so ganz leicht zu finden. Ich habe das dann so einfach in Google eingegeben und dann steht da alles möglich, aber Parks, ja, was ist denn das jetzt? Also Bullerdeich 6 ist es da zu finden und das ist so ein Gelände, was, glaube ich, so gerade so in so einer Übergangsphase ist, was ja meistens die schönsten Gelände sind, die eine Geschichte haben und wo man die Zukunft, wo die Zukunft noch nicht so kommerziell entschieden ist. Und gleich am Kanal, am Fleet, am Bullerdeich 6. Und da ist dann eine Bühne, oder wie ist das? Ist es ebenartig oder wie ist es unter Dach? Oder wo hast du es gedacht? Ja, die Schwierigkeit, irgendwie einen Ort zu finden, war ein bisschen so, es sollte draußen sein, wegen Ansteckungen und sowas. Und trotzdem wollten wir einen überdachten Bereich haben, falls es irgendwie halt dann doch regnet, wo zumindest dann die Bühne drunter sein kann. Und das funktioniert dort beides so und hat irgendwie auch so einen Charme auch, finde ich. Irgendwie. Also es ist praktisch ein Open-Air-Konzert, fast allerdings mit Dach drüber. So. Okay. Genau. Und nicht auf der grünen Wiese, sondern irgendwie eigentlich so einer urbanen Umgebung, die ja, die sich noch verändert und gut, die natürlich auch akustische Probleme vielleicht aufwirft, aber das weiß man ja, kennt man ja das Problem. Und wann soll das Festival dann so genau starten? 4 oder 5 oder was denkst du? Wir gehen mal davon aus, dass es um 4 anfängt und wenn wir um 9 fertig sein wollen mit 4 Acts und 4 Acts, da brauchen wir schon die Zeit. Ja, ja, auf jeden Fall. Umbau, obwohl man sich ein bisschen ausbreiten kann, da denke ich mal so. Und das ist auch gewünscht so eigentlich. Ich denke mal, die Setups stehen schon so da, alle. Ach so. Man musste nur wechseln. Okay. Ja. Und das Publikum kann sitzen, stehen, liegen, nass werden, trocken bleiben oder? Wie es möchte, ja. Es ist alles möglich. Aber Sitzgelegenheiten sollte man besser selber mitbringen, wenn man da Wert drauf legt. So. So weit sind wir ehrlich gesagt dahingehend noch nicht. Also es wird schon mit Sicherheit irgendwie ein paar Sitzgelegenheiten auch geben. Darüber werden wir aber auf jeden Fall nochmal informieren. Auch dann. Ja. Und der Eintritt ist? Eintritt ist frei. Eintritt. Spenden sind natürlich schön. Ja. Okay. Und das Ganze wird ja veranstaltet so diesmal sogar direkt veranstaltet vom Verband für Aktuelle Musik Hamburg, der da auch die Unterstützung beisteuert. Wir hören jetzt gleich was, das auch mit dem Konzert zu tun hat, inwiefern? Ja, Peter Strickmann ist einer der Gäste. Peter Strickmann ist Klangkünstler, macht Klangkunst, wohnt in Berlin, war vor 2 oder 3 Jahren schon mal in der Hörbar in der Konzertreihe, die ich zusammen mit anderen Leuten auch irgendwie organisiere, zu Gast. Und ja, ist schön, was er macht Spaß und ich freue mich, dass er nach Hamburg kommt. Und den habt ihr eingeladen, der wird dann spielen da? Ganz genau. Solistisch oder mit anderen zusammen? Er wird alleine was machen, ja. Alleine? Ja. Okay, verrätst du uns noch was von Instrument oder was mit was er so? Das sind ganz viele Objekte. Ach so, okay. Ja. Gut. Haushaltsobjekte sogar. Haushaltsobjekte? Viele, okay. Haushaltsobjekte. Auch, ja. Okay. Jetzt kriege ich noch, das ist eine Soundcloud-Aufnahme. Ja, genau, da ist sie. Peter Strickmann. Thank you. Ja, leider muss ich den Dreck ein bisschen abkürzen. Peter Strickmann war das mit Dachach. Dachach. Und Peter Strickmann ist Teil des Lineups beim Festival Left of the Dial, das am 4.9., also am 4. September, schätzungsweise ab 16 Uhr im Parks Bullerdijk 6, das stattfinden wird. Und ich habe die Studiogäste Felix Mayer und Tim Huis, die Kuratoren und Organisatoren des Festivals sind, und haben drauf, die haben mir gerade den Track geschickt von Peter Strickmann, der eben Teil des Lineups ist. Und zu Anfang der Sendung hörten wir Tizia Zimmermann, Akkordeon und Pablo Lienhardt, No Input Mixer, mit dem Stück Kaputt 101 von der CD, die den gleichen Titel hat, bei Bandcamp, oder von dem Album bei Bandcamp, das am 18. Mai 2021 veröffentlicht worden ist. Die sind auch Teil des Lineups, soweit ich das weiß. Ganz spezielle, gar nicht unbedingt gleich raushörbar, dass es sich um Akkordeon handelt. Ich muss zugeben, dass ich immer ein bisschen irgendwie mit dem Instrument erst warm werden musste, als es so vor 15 Jahren so an, auch so in der neuen Musik oder in der Improvisationsmusik irgendwie auftauchte. Aber es gibt schon mittlerweile viele Sachen, die super interessant sind mit Akkordeon. Die sind Teil des Lineups. Richtig. Und ihr deutet noch an, dass da eine Klanginstallation ist. Ist das schon klar, wer das macht? Es steht noch nicht ganz fest, aber Angelotte Anzi ist eigentlich eher im bildenden Kunstbereich und Galerie-Kontext unterwegs. Aber wir probieren auf jeden Fall mal. Also sie hatte sich auf jeden Fall erstmal interessiert gezeigt, da eine ihrer Skulpturen aufzubauen, die hat große Aufmerksamkeit verlangen. Die spielt sie dann meistens auch in der Gruppe oder alleine oder hat dann bestimmte Performances vorbereitet. Aber was sie jetzt in diesem offenen Raum machen wird, wissen wir noch nicht genau. Aber es wird sich dann verteilen und das Publikum wird dann ein bisschen aufstehen, zum Beispiel. Aufstehen und sich anders formieren, sozusagen, um irgendwie der klanglichen Eigenschaften dieser Installation irgendwie gerechter zu werden. Also, da wollen wir auch das ganze Programm ein bisschen auflockern. Da sind, kommen jetzt noch Beispiele von den anderen Bands, da sind schon lautere Sachen dabei. Aha. Und wenn wir das vom lautesten bis zum sensibelsten haben, dann müssen wir das irgendwie anders arrangieren, also wie Leute sitzen oder so. Was wird laut sein? Das Trio, das wir bald hören, wird lauter sein. Ich meine, es muss ja irgendwie auf eine Art alles irgendwie verstärkt werden. Das war jetzt irgendwie auch die Bedenken, die irgendwie Angela hat, irgendwie so, dass ihre Sachen dann nicht so funktionieren irgendwie. Aber ich glaube, dass das irgendwie gerade reizvoll ist, woanders dann mal hinzugehen, sich zu bewegen auf dem Gelände, irgendwie vor irgendwie so ein Objekt sich hinzustellen, irgendwie so, und ja, einfach einen anderen. Ja, klar. Eine andere Art von Hören irgendwie so. Und ja, sonst, ich denke, dass der No Input und das Akkordeon, das wird schon auch funktioniert, glaube ich, auf eine Art so über Lautstärke auch irgendwie so. Und ja. Ja, klar, das kann man bei so einem Track nicht sich vorstellen, ob das jetzt laut ist, live oder leise. Also ich fand es jetzt vom Gefühl her nicht so laut wie manche Noise-Musik, aber die können natürlich laut spielen, wenn sie es wollen auch. Das ist ja auch deren ästhetische Idee, so, die damit zu tun hat. Ja. Mhm. Und dann also dieses Duo kommt vor, Peter Strickmann, und dann die Frau, wie heißt sie nochmal, die kleine Installation macht? Das wäre Angelotte Anzi. Ich glaube, sie ist, glaube ich, im Moment auch im Kunsthaus zu sehen und so weiter. So. Aber wir hatten irgendwie die Idee, also als wir ihre Sachen, ich habe die Sachen schon mehrfach gesehen und so, aber wir hatten halt an sich die Idee für das Festival war irgendwie eine bestimmte Vielfalt in Klanglichkeit und Setting zu erzeugen. So. Ich meine, das könnt ihr auch schon war praktisch geöffnet sein vorher oder was weiß ich, um zwei schon geöffnet sein, dass man sich Zeit nehmen kann, die Klanginstallation zu hören. Das ist vielleicht nicht so überlappt mit den Konzertsets oder was weiß ich, nur so als Idee fällt mir dazu ein. Okay. Und was gibt es als drittes oder viertes? Als drittes gibt es ein Trio, was mit einem Ersatz funktioniert und auftreten wird, weil das in der originalen Besetzung nicht stattfinden kann, leider. Das wäre im Original Ciao Ciao Cello, was wir als nächstes, glaube ich, hören werden. Und das sind Lorena Izquierdo, Beat Keller und Jack Adler McKean, der leider nicht kann und auf dem Festival dann ersetzt wird durch Axel Dörner, was auch nicht der schlechteste Ersatz ist, denke ich. Nee, eigentlich nicht. Ne? Ja. Hat, glaube ich, sogar seine Fans in Hamburg. Also, okay. Und da du mir gerade was geschickt hast, das wäre die Originalbesetzung, ne? Mit Lorena Izquierdo, ja, und Beat Keller und Jack Adler McLean. Was wollen wir dann nehmen? Gut, die sind alle so um 10 Minuten lang. Vielleicht den ersten, Olvidar Siempre. Hören wir mal rein. No. Thank you. Olvidar siempre. Lorena Izquierdo Aparicio, Stimme, Beat Keller, Feedback Electric Gitarre, akustische Gitarre und Jack Adler McKean Tuba. Ein Track von der CD Quero Ver Aese Monstruo. Was immer das heißen mag, ich weiß es nicht. Ciao Ciao Cello heißt die Gruppe. Und zwei davon werden bei demnächst in Hamburg stattfindenden Festival auftreten, nämlich Lorena Izquierdo und Beat Keller auch, aber zusammen mit einem Dritten, der sonst nicht zu diesem Trio gehört, Axel Dörner. Genau. Wir haben jetzt, glaube ich, drei von den Vieren, haben wir schon über die gesprochen. Jetzt bin ich gespannt, wer ist die oder der oder da. Wir haben über alle vier gesprochen. Ach so. Glaube ich. Die Klanginstallation war das vierte sozusagen. Genau. Okay. Ja. Gut. Also dann heißt die Klanginstallation wird dann schon eine Art Set sein. Das ist jetzt die wird eine Art Set sein. Ah, ja. Wir hatten oft bei der Auswahl der Musiker darüber nachgedacht, sowas. Wir wollten bestimmte Genres abdecken, sagen wir mal, nennen wir es mal Genres. Dann immer wieder, Felix sagt, da kenne ich was und dann, das ist ja wieder Improv-Musik. Das wollten wir nicht. Wir wollten was anderes, was Konzeptionelles oder neue Musik ist, kann man jetzt ist auch ein weites Feld. Na, das klingt aber so. Jetzt bei Angelotta erwarte ich eigentlich eher was konzeptionell Ausgedachtes, was nicht unter improvisierte Musik fällt, fast. Mhm. Aber das weiß ich noch nicht genau. Okay. Ja, Tizia und Pablo Lien haben. Sind auch konzeptionelle Anteile drin. Also ich weiß es so genau, kenne ich die jetzt nicht, aber schien mir so, als ich sie gehört habe. Yeah. Dann hatten wir uns noch aufgeschrieben, also ich hatte das aufgeschrieben, Noise. Und wenn ich mir jetzt die ganzen Texte durchlese, auch von Peter Strickmann so, oder von diesem Trio, sagen immer auch, wir machen auch Noise. So, ja. Also ja. Das ist eine halbe Seite von Genre-Einordnung. Die sie alle berühren, also insofern ist ein bisschen aussichtslos. Gut, aber es ist jetzt niemand direkt, der komponierte Musik spielt, oder? Nee. Wahrscheinlich nicht. Ne? Also nicht in so einem strengen Sinn, so, nee, ja. Das nicht. Ja. Also Notenblätter werden nicht auf der Bühne stehen. Wie können wir jemand bitten, das extra zu machen? Nein, ich meine ja nur. Ja gut, weil das ist das Signum für neue Musik, ist ja, für komplizierte ja. Neue Musik zumindest manche. Okay, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Am 4.9. Das Programm wird noch bekannt gegeben mit Detailinformationen zu den Musikerinnen und so weiter. Sicher auf jeden Fall auf der VMH-Seite, www.vamh.de ist die Webseite. Und gut, wir waren jetzt heute damit konfrontiert, da im Gängeviertel gerade der Geburtstag ist oder die Geburtstagsfeiern sind, ich weiß gar nicht, 10, 11, 12 Jahre oder irgendwie so. Und wollten so ganz gemütlich hier reinspazieren und das ging dann aber nicht so gut. Wir mussten also uns testen lassen. Testen lassen, weiß mir, wie es geht. Egal, ob geimpft oder nicht geimpft, war es notwendig, sich testen zu lassen. Ich bekam dann auch eine kleine Einweisung, warum das so seinen Sinn oder Bedeutung hat und konnte ich auch einsehen, klar. War halt ein bisschen irritiert, weil ich das nicht einkalkuliert habe mit meiner Zeitplanung. Was habt ihr, es wird ja wahrscheinlich nicht besser werden mit den Inzidenzwerten. Habt ihr schon so eine Art Konzept dafür oder gibt es für den Raum Konzept oder ist es anders, weil das draußen ist und so weiter? Also es gibt ein Konzept von der Örtlichkeit sozusagen. Und wir als Veranstalter irgendwie werden dann sehr Zeit nah sozusagen oder in Abhängigkeit von den dann geltenden wie auch immer Verhaltensdingen irgendwie das auch irgendwie natürlich kundtun, öffentlich machen, wie wir das irgendwie machen müssen irgendwie und ich denke, dass es so sein wird, wahrscheinlich, dass getestet sein muss auch so, ja. Soweit ich weiß, ist das überhaupt keine Voraussetzung. Also ich habe das auch im Kultursommer hier und dort erlebt und dann habe ich mal den Veranstalter gefragt, weil es ist ja wirklich klug, aber das hat wirklich erst vor 3 Wochen angefangen, als diese wissenschaftlichen Papers rauskamen, wo man sagt, oh guck mal, die sind genauso ansteckend. Dann war das eigentlich von den Veranstaltern ausgehend, die haben damit angefangen. Es ist noch nicht mal keine Stadt. Vorschrift. Es ist überhaupt keine Vorschrift, da ist das noch nicht angekommen. Also das ist nur, man hat diese neuesten Studien und wissenschaftlichen Erkenntnisse und jetzt haben die Veranstalter gesagt, gerade wenn sie sogar diese sogenannten Tanzlustbarkeiten machen, dann sagen sie, guck mal, wenn du geimpft bist, dann kriegst du vor uns auch noch einen Test. Ja, die alle anderen kommen mit dem Test, kriegen keinen kostenlos. Aber das ist das Novum. Es gibt es wirklich seit 3 Wochen, seit Leute machen. Und das ist auch klug. Also, ja, aber jetzt gerade bei hier, bei sowas wird dann, hier ist ja, die tanzen ja die Leute hier und so und dann vielleicht ohne Maske, ich weiß nicht. Aber das wird bei uns, glaube ich, nicht vorkommen und so. Also, wer weiß. Also, die Nacht durch tanzen oder sowas. Nee, aber es wird ja wohl Stühle geben und dann wird man vielleicht ein bisschen rumlaufen können. Und aber das kann man dann, glaube ich, verantworten, nicht jetzt unbedingt jeden durchgetestet zu haben. Aber das werden wir noch sehen. Mhm. Kann man dann einfach auch noch dazulegen. Also ein Test für die Geimpften. Weil anderen müssen ja sowieso zum Test. Naja, klar. Ja, ich meine, also so immer, die meisten, die ich frage, wenn ich jemanden frage, sind jetzt schon geimpft. Also es gibt, klar, gibt es noch wenige, aber es kann so oder so sein. Ja. Mhm. Ja gut, dann vielen Dank erstmal für die Einführung und ich bin gespannt, wann das dann veröffentlicht wird. Und ich denke, in der nächsten Sendung, dann ist ja der vierte dazwischen in dem Zeitraum. Ich hoffe, dass ich da einigermaßen gute Aufnahmen bekomme von dem Festival. Dann kann man das an der Sendung hier nochmal ein bisschen featuren, was da gewesen ist und wie das, was da stattgefunden hat. Mir ist noch eingefallen, Felix, du hast mir vor einiger Zeit schon eine CD gegeben, die rausgekommen ist, unter anderem unter Beteiligung von Lorena Izquierdo. Die sollte dann irgendwie einen Release haben und es war nicht so ganz klar, wann das ist. Ich versuche dich jetzt zu überreden, dass wir davon einen Track spielen. Gerne. Ja, okay. Und deshalb stelle ich nochmal die anderen, oder du stellst vielleicht am besten die CD vor, kurz, die ihr rausgebracht habt als Quartett. Wir haben die CD aufgenommen schon vor dem allerersten Lockdown im Ende Februar 2020 noch. Und wie das dann so ist, dauert das alles, das zu mischen, ein Cover zu machen und sowas. Und es ist dann jetzt am Dienstag soweit, dass wir das offiziell veröffentlichen im Petersburg Art Space in Berlin. Und mittlerweile haben wir es auch geschafft, einen Bandnamen uns zu überlegen, der lautet Double Bird. Und das sind eben, wie du schon gesagt hast, Lorena Izquierdo, dann Aziz Lewandowski am Cello und auch teilweise mit Stimme, Chris Kultkep am Double Bass und ich selber spiele Posaune auf dieser CD. Mhm. Und welchen Track schlägst du uns vor? Ich schlage vor den Track Nummer 3. Track Nummer 3, okay. Der heißt Ocha Idea Kai. Gut. Thank you.

Okay, eine Aufnahme von der CD, die hat den Titel Favorite Galaxy. Mit dem vorher benannten Quartett Lorena Izquierdo, Assis Lewandowski, Christine Kultkepp und Felix Meyer. Eine neue CD, die übrigens erschienen ist bei Creative Sources Recordings und da eben auch zu bestellen ist. Kleiner Tipp für Geschenke, wo man noch nicht so recht weiß. Sieht auch sehr schön aus. In so einem, was ist das von Blau? So ein nicht so rötliches, mehr so ein Indigo. Indigo, ja, Indigo. Vielleicht. Indigo könnte sein. Ziemlich dunkel. Ja. Wie heißt denn die Platte noch? Favorite Galaxy ist die Platte. Ah, ja. Favorite Galaxy, genau. Und gut, das war also sozusagen das Feature über das Festival am 4.9. Soll aber noch nicht ganz jetzt zu Ende sein. Ich spiele noch einen Track von dem Duo Tizia Zimmermann, Akkordeon und Pablo Lienhardt, No Input Mixer. Vorher hörten wir Kaputt 1, jetzt hören wir Kaputt 7. nach dem Duostück von Tizia Zimmermann und Pablo Lienhardt ein kurzes Album, kurz als ganzes Album gesehen, von Maya Hudtwelger. Also Helge Meyer, René Hudtwelger hat den sparsamen Titel 13, eine 3-Zoll-CDR, die eben bei Bandcamp erschienen ist. Und der Track, den ich jetzt anspielen werde, heißt Sonata Dredici. Die schreiben jetzt mehr so poetische Texte zu der CD, also weniger so, was ist das und wie haben wir das gemacht. Soweit ich das hören konnte, ist es elektronisch entstanden. Kurz ein Einstieg in die Poesie, die sie dazu veröffentlicht haben. So fühlt es sich an, wenn man sich der vergehenden Zeit nicht bewusst ist. Ein Öltropfen schlittert über die Klinge. Man kann nie sicher sein, was dich in den Garten erwarten wird. Sanft sind die Bewegungen um das Innere eines Mythos. Jemand beobachtet, wie du deine eifrigen Vorbereitungen. Also muss ich vielleicht nochmal anders betonen. Jemand beobachtet, wie du deine eifrigen Vorbereitungen. Schnipsel eines verstimmten alten Klaviers gleiten durch die Finger, gleiten mitten in der Nacht. Die Ende der Stille im Geräusch von fallenden Handtüchern. Wohin jetzt? Die Wellen sind ewig, schwer und treibend, kreisförmig und geistesabwesend ruhig. Wiederholung ist wie Schnee. Also soweit das als Text zu der CD. Davon hören wir jetzt nicht das Ganze, das wird, glaube ich, sonst ein bisschen knapp mit der Zeit, aber so ungefähr, also der Track hat eine Länge von 13 Minuten, so ungefähr die Hälfte. Viel Vergnügen. Sonata Tredici, ein Track von der CD, von einem Album, erschienen bei Entre Actes und eben bei Bandcamp von Maya Hudwelger. Ihr 13. Werk, ich weiß es nicht, was es bedeutet, 13, was da zugesetzt ist als Albumstitel. Nun zu einer CD, die ich freundlicherweise von dem Vargo Verlag, also Vargo ist ja ein Plattenlabel, zugesandt oder die Möglichkeit bekam, die mir zusenden zu lassen. Und freundlicherweise kriege ich immer dann eine Aufforderung, ob mich das interessiert und so. Und das hat mich dann auf jeden Fall interessiert. Es geht um Christian Wolff. Christian Wolff, Musiker, der einigen bekannt ist als einer der Vertreter aus dem Umfeld der New Yorker Schule. Zugehörig gehörte zur New Yorker Schule, ja, was heißt es, Rothko, Rauschenberg und andere, auf jeden Fall befreundet als mit John Cage, bei dem er auch eine Zeit lang studiert hat, als er noch ganz jung war, glaube ich mit 16 hat er ein halbes Jahr bei ihm studiert. Er hatte Klavierunterricht bei Grete Sultan in den 50er Jahren, genau, und hat dann festgestellt, das Leben als Klavier in der Bret ist nicht so seines. Er will lieber komponieren und das war aber auch dann nicht so ganz einfach. Auf jeden Fall hatte er dann, glaube ich, alte Sprachen studiert und das auch unterrichtet an einer amerikanischen Universität, hat aber weiter komponiert und ist jetzt seit einiger Zeit nicht mehr aktiv als Professor für alte Sprachen, sondern hat sich dann wieder mehr der Musik zugewandt und auch mehr komponiert und ist erstaunlich viel unterwegs in der Welt als Musiker, sowohl selbstspielender, auftretender Musiker, als auch als Leiter von oder Anreger von Ensembles, die Stücke von ihm spielen. Zuletzt war er in Hamburg 2016 im Rahmen von Club Cataract Festival mit einer großen Komposition für, weiß nicht, wie groß war das Ensemble, 25 Leute ungefähr. Sehr interessante Erfahrung. Ich hatte damals auch ein Interview mit ihm gemacht, wo ich ganz erstaunt war, dass er so perfekt Deutsch sprach. Seine Eltern sind damals aus Deutschland emigriert und er ist dann aufgewachsen in den USA. Auf jeden Fall, er war gut befreundet mit John Cage, Morton Feldman, Earl Brown und anderen Komponisten der neueren, oder jetzt ist es nicht mehr neuer, aber der damals neuen, in den 50er, 60er Jahren neuen Musik, die auch dann irgendwann in Europa angekommen ist, in Darmstadt und anderen Lokalitäten, wo neue Musik vorgestellt wird. Und lange Rede, kurzer Sinn, Christian Wolff hat jetzt zusammen mit dem Trio Acanto eine CD rausgebracht bei Vargo. Trio Acanto ist ein Trio mit Markus Weiß, Saxophone, Nicolas Hodges, Piano und Christian Dierstein, Percussion. Die CD heißt Trio 9 and Exercises. Und Trio 9 ist das erste Stück und dann geht es weiter mit Acanto, also Stücken extra für das Trio Acanto geschrieben, für Tenorsaxophon, Piano und Percussion. Und dann gibt es einige Exercises, das ist wohl so eine lange Reihe, die er schon vor vielen Jahren angefangen hat. Auf der CD sind dann drauf Exercises 29 und 30 for two and more players, instrumentation free, Exercises 31, 32 Open Instrumentation und Exercises 37 for two or more players, any instruments, eben gespielt von dem Trio Acanto. Die Exercises haben so eine, also das war auch etwas, was Christian Wolff früh auch auszeichnete in seinen Kompositionen, weniger jetzt so, was ja in der neuen Musik sehr sag mal in den 60er, naja in den 60er eigentlich nicht mehr, aber so in den 50er Jahren noch sehr angesagt war, seriell zu komponieren und das dann auch noch ins Extrem zu treiben, wie das Pierre Boulez dann gemacht hat. Das war eigentlich nicht so sein Arbeitsbereich, sondern er hat mehr so Konzeptstücke geschrieben, also wo es bestimmte Vorgaben hat. Wenn der eine Klang deines Mitspielers auf der rechten Seite zu Ende ist, dann spiel weiter oder so so fast so kybernetische Kompositionsvorgaben oder Reaktionsvorgaben, die dann eben zur Musik werden konnten, wenn sie von Ensembles aufgeführt wurden. Er hat dann auch zum Teil grafisch notierte Stücke geschrieben oder auch so früh hat er schon ziemlich viele Stücke für Dinge, für Objekte geschrieben, also schon in den 60er Jahren, 50er wäre jetzt noch zu früh. Und da gibt es also eine sehr interessante Auswahl, die bei Musiktexte ist, ein Verlag, wo auch die Zeitschrift rauskommt, wo praktisch fast nicht alle, aber viele seiner Stücke näher erläutert werden von ihm. Und das ist auf jeden Fall ein interessanter Fundus für Menschen, die sich in diese Richtung Musik zu machen interessieren. Und bei Exercises ist es so, dass jeder Spieler muss selbst über den Ablauf der musikalischen Gedanken entscheiden, um sie spontan als Übung, daher der Name Exercise, in der Gruppe zusammenzufügen. Und es gibt wirklich, das kann ich jetzt nicht näher irgendwie wiedergeben, da müsste ich den Text vorlesen, das ist mir einmal zu lang und auch zu anstrengend, einen ganz guten Klappentext bei der CD von Seth Brodsky, der wirklich auch einiges anspricht, was in der Musik von Christian Wolff so eine ganz eigene Qualität hat, die auch nicht unbedingt leicht bei anderen Komponisten oder Musikern zu finden ist. Und so schreibt er zum Beispiel, man kann in ihnen den historischen Horizont hören, nicht als grandiose Prophezeiung, sondern als Umriss einer weißen Fläche. Die Musik interessiert sich für die Gnade des Hierseins, aber es fehlt ihr nicht an Sehnsucht. Also ein bisschen emotional auf jeden Fall auch geschrieben von Sid Brodsky, der Klappentext. Und jetzt hören wir am besten mal die Musik, damit der Eindruck nicht nur durch meine Worte entsteht. Und da fangen wir gleich mit dem, ich glaube, das ist das erste Stück. Ich gucke noch mal kurz nach. Das erste Stück ist Trio Accanto, genau. Ja, gut, Trio 9, das sind mehrere Stücke und davon ein Stück. Das hat die Länge von 6 Minuten 25 Sekunden, hören wir. Thank you. Thank you. Gut, das waren jetzt noch einige Exercises, die wir im Anschluss an Trio 9, Accanto für Tenorsaxophon gehört haben. Exercise 31 und Exercise 37. 37 war das kurze Stück. Und ich gehe gleich mal weiter. Kriege mein Programm sowieso nicht unter in den 2 Stunden, aber geht trotzdem frohen Mutes weiter zum nächsten. Zur nächsten Auswahl, zum nächsten Feature, und zwar eine CD, die gerade erschienen ist und auf die ich aufmerksam wurde über Umwege. John Hughes hat Ove Volkwarts angesprochen oder andersrum, ob es da irgendwie Interesse gibt, das so ein bisschen vorzustellen. Es geht um eine Aufnahme mit Cecil Taylor. Cecil Taylor ist hoffentlich sicher, vielleicht allen bekannt als Free Jazz Pianist, der Ende der 50er Jahre sich so von dem damals üblichen Hard Bop Jazz entfernt hat Richtung Free Jazz, die Harmonien aufgelöst hat, dass die Art des Improvisierens über Harmonien zur Seite gelegt hat und ganz andere Formen mehr aus der Bewegung, mehr dem Sound oder Klängen orientierte Improvisation entwickelt hat mit im Trio mit Sonny Sherrock und anderen Musikern, nicht Sonny Sherrock, Sonny Murray, und dann eben auch weltweit unterwegs war mit seinem Pianospiel. Ich habe ihn öfters erlebt bei Konzerten, Cecil Taylor, das war immer sehr beeindruckend. Schwierig war oft, den Sound der jeweiligen Ensembles einigermaßen transparent von der Bühne runterzubringen. Das klappte live manchmal nicht so richtig gut. Erstaunlicherweise beim nachher Anhören von Radioproduktionen war das dann im Radio transparent, um manchmal zu hören. Das ist leider nicht unbedingt der Fall bei dieser CD, die genau gesagt ein Doppel-CD ist, erschienen bei einem Label, das ich überhaupt nicht vorher kannte. Un Luchai Fondazio ist, glaube ich, in Tschechien zu Hause und da ist die CD erschienen, Cecil Taylor Ensemble live at Junges Theater Göttingen im September, also vom 15. September 1990. Cecil Taylor hat da einen Workshop gemacht und dann eben mit diesem Ensemble, das sich da eingefunden hat, zusammen gespielt eine Zeit lang und dann war eben das Konzert am 15. September. Einige Namen sind auch in Hamburg bekannt, Heinz-Erich Gödicke, Posaune, Tobias Netter hat auch in Hamburg gelebt, eine Zeit lang, Trompete. Martin Speicher hat neulich bei Multiphonics, der Konzertreihe von John Hughes gespielt, Uwe Wolkwarz hat da auch schon gespielt, Martin Speicher spielt Altsaxophon, Uwe Wolkwarz, der eben in Göttingen lebt, spielt Sopran, Tenor, Bassklarinette und das ist, glaube ich, die Contra-Altklarinette, die damit gemeint ist. Die spielen alle mit. Dann noch, kennt der eine oder andere vielleicht, Harald Kimmig, Violine, Alexander Frankenheim, Bass, Uwe Martin, Bass, Georg Wolf, Bass und auch ein Hamburger, Kocho Semmels, Percussion, Ballophon, Elefantenhorn, ist drauf zu hören. Und Lukas Lindenmeier, Schlagzeug und Peter Uskyla, auch Schlagzeug. Das ist also das große Ensemble, mit dem Cecil Taylor damals in den 90er Jahren geprobt hat und dann die Aufführung zustande kam. Und glücklicherweise, erstaunlicherweise, gab es da Aufnahmen, die so gut sind, dass man daraus eine Doppel-CD produzieren konnte. Und davon hören wir jetzt einen Track, und zwar den, Moment, von dem ersten Set, den Part 2. Die beiden CDs sind relativ lang. Es ist meistens ein erster, also ein Part 1, Part 2. Und der Part 1 ist so bei beiden CDs über 43 Minuten. Der Part 2 ist unterschiedlich lang. Hier ist 28, aber das schaffen wir auch nicht. Ich will ja noch was anderes spielen. Deshalb hören wir gleich Cecil Taylor mit einem großen Ensemble in Göttingen 1990. Irgendwie stimmte da was nicht. Wir waren hier noch im Gespräch und mich wundert es nur. Irgendwie, das kenne ich doch nicht. Als Cecil Taylor, also jetzt wirklich Cecil Taylor, kleinen Moment. Thank you. eigentlich die genau falsche Stelle zum Beenden des Tracks. Das war das Cecil Taylor Ensemble live at Junges Theater Göttingen im September 1990. Der erste Set, Part 2. Eine Doppel-CD-Ausgabe, die gerade erschienen ist, mit dem Titel Cecil Taylor Ensemble Göttingen. Und dann komme ich zum ja heute wahrscheinlich letzten Teil, letzten Kurzfeature in der Klingding-Sendung, die bis 0 Uhr geht. Dann geht es weiter mit Electronic Jam. Und zwar geht es jetzt um Frederik Arschewski. Frederik Arschewski, ein sowohl als auch Musiker, Interpret, Komponist, Theoretiker, der vor 22 Monaten circa gestorben ist, am 26. Juni. Geboren ist er im April 1938 und 26. Juni 2021 in Montiano ist er gestorben, ein US-amerikanischer Komponist und Pianist. Er hat in Harvard studiert und hatte verschiedene Lehrer. Der einzige, der in der Reihe steht, ist, der mir bekannt ist, ist Milton Babbitt. 1960 ging er schon nach Italien, also mit 22 Jahren. Und da hat er auch weiter studiert bei Luigi Dalla Piccola, auch ein Komponist der zeitgenössischen Musik, und hat auch in der Zeit, also 1960, seine Karriere als Pianist zeitgenössischer Musik, als Interpret zeitgenössischer Musik begonnen. Einige Jahre später gründete er mit Alvin Curran und Richard Teitelbaum. Alvin Curran war vor einiger Zeit mal hier in Hamburg. Er war mehrmals in Hamburg, das ist jetzt falsch dargestellt. Er war mal in der Präsentation des Verbands für aktuelle Musik. Das ist allerdings schon, glaube ich, 10 Jahre her. Und dann war vor 2 Jahren zur Eröffnung der Elbtunnelröhre, hatte er ein Stück komponiert, das auch unter seiner Beteiligung, da hat er so ein Shofar, also so ein Widerhorn gespielt und dazu drumherum so ein Konzept geschrieben. Und das war zu hören bei den Konzerten da in der Elbtunnelröhre. Also das war Alvin Curran, und Richard Teitelbaum, Synthesizer-Spieler, der so ja schon ziemlich wichtig war für die Verwendung von Elektronik in der freien Improvisation, im Free Jazz, obwohl man ihn nicht dem Free Jazz zuordnen kann, aber er hat eben mit vielen Musikern aus der Free Jazz-Szene gespielt, wie Anthony Braxton. Und also das ist Richard Teitelbaum. Alvin Curran komponiert weiter, lebt momentan auch noch in Italien und war eben gut befreundet mit Frederik Arschewski, über den ich die ganze Zeit rede. Und die haben zu dritt mit einigen anderen, die dann mal dazukamen, mal dann auch wieder weg waren, unter anderem Steve Lacy, die Gruppe Musica Electronica Viva gegründet, die eben so improvisatorische Elemente und Live-Elektronik in ihren Performances gemixt haben. Und es gab nicht so eine lange Zeit von Musica Electronica Viva, aber das Ensemble war damals so im europäischen Umfeld, glaube ich, schon relativ wichtig, weil es so eine ganz eigene Form eben auch der Improvisation in den Zusammenhang der neuen Musik gebracht hat. 1971 ist Arschewski Frederik wieder zurück in die USA, hat dann eine Professur in Lüttich gehabt und an verschiedenen Unis unterrichtet. Das Besondere bei Arschewski ist, dass er neben improvisatorischen Elementen in seinen Kompositionen oft einen politischen Bezug ausdrückt. Coming Together ist zum Beispiel ein Stück, das beruft sich auf einen Brief von Sam Melville, geschrieben im Mai 1970 an einen liebenden Bruder, der zur Zeit der dortigen Gefangenenaufstände im Jahr 1971 in der Attica Correction Facility einsaß. Das ist ein sehr suggestives, minimalistisches Stück. und eingespielt mit Karl Berger und verschiedenen anderen Musikern und eben auch mit Frederik Arschewski selbst. Und da, das ging dann weiter, die eben gerade diese politische Bezug, das war immer auch so ein bisschen das Markenzeichen von Frederik Arschewski, oder man kann auch sagen, der Markenzeichen hört sich jetzt schon so, so ein bisschen distinkt, also ein bisschen abwertend an, so ist es jetzt nicht gemeint, sondern er hat sich eben, hat da kein Blatt vor den Mund genommen in seiner und seine politische Einstellung klar ausgedrückt, im Gegensatz zu John Cage, der sich da eher so in buddhistische Philosophie, der Philosophie bewegt hat und zwar gewisse Nähe oder Sympathie zum Anarchismus, aber jetzt nicht zum politischen Anarchismus bekundet hat. Und Christian Wolff, von dem ich vorher schon sprach, hat auch einige Stücke geschrieben, die explizit politisch sind, aber gerade bei dem Interview, von dem ich vorher sprach, das ich vor 5 Jahren mit ihm geführt habe, 2016, hatte ich ihn darauf angesprochen, auf die politischen Stücke oder seine politische die Verbindung von politischer Aussage mit avancierter oder Avantgarde-Musik. Und da wollte er eigentlich nichts dazu sagen. Ist ja auch ein ziemlich komplexes Thema. Wer dient wem? Die Musik der Politik oder die Politik der Musik? Also die Politik dient selten der Musik. Das kann man, glaube ich, mit relativer Wahrscheinlichkeit sagen. Aber was lässt sich eigentlich transportieren mit Musik? Ist ein aufrüttelrührendes Revolutionslied wie das Solidaritätslied von Hanns Eisler, verändert das Bewusstsein der Singenden, der Zuhörenden? Warum, wenn, wodurch? Das sind alles Fragen, die in dem Zusammenhang gestellt werden sollten. Und die in Anspruch, Instrumentalisierung der Musik in der Nazizeit ist eben auch mit ein Grund gewesen, warum das dann in Deutschland nach 1945 für ein bisschen hellere Köpfe, die auch ein gesellschaftliches Bewusstsein hatten oder haben, nicht so einfach war, jetzt politische Musik zu machen. Es gab natürlich ganz gute Beispiele, könnte ich jetzt noch einiges aufzählen, aber ich will das jetzt auch nicht so sehr vertiefen, sondern auf ein wichtiges Stück kommen von Frederik Arschewski, nämlich The People United Will Never Be Defeated. Auf Spanisch El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, ein Kampflied, ein politisches Kampflied von Sergio Ortega, das eben eine Bekanntheit erreicht hat aufgrund des Gegenputsches, also des reaktionären Putsches in Chile, der auch dazu geführt hat, dass Salvador Allende umgebracht wurde von den Putschisten, die eben das Militär auf ihre Seite ziehen konnten. Und da in dieser Widerstandsbewegung gegen diese reaktionäre Bewegung und die folgende Diktatur von Pinochet ist eben dieses Stück El Pueblo Unido Jamás Será Vencido sehr bekannt geworden. Und diese Melodie verwendet Frederik Arschewski als Ausgangspunkt für ein Klavierwerk, das den Titel hat The People United Will Never Be Defeated, praktisch das die englische Übersetzung von dem spanischen Text oder Titel des Kampfliedes. Und das ist ein längeres Klavierwerk, das auch von ihm aufgeführt, über eine Stunde geht. Und er hat es eben selber aufgeführt, selber gespielt und hat da eine ziemliche Bekanntheit bekommen. Zum Teil wird ihm nachgesagt, dass er dann vielleicht gar nicht so begeistert war von der Bekanntheit, weil manche das eben abgetrennt haben, die politische Aussage von dem Stück und einfach diese Virtuosität, mit der er da die 36 Variationen über das Kampflied komponiert und eingespielt hat, bewundern und er da so eine gewisse Bekanntheit in der bürgerlichen Kunstmusik dadurch bekam. Neuerdings ist es auch wieder eingespielt worden von, jetzt fällt mir der Name nicht ein, musste ja sein, klar. Okay, guckt halt nach, es ist in letzter Zeit eingespielt worden. Und jetzt hören wir den Anfang und mal sehen, wann Pascal mit Electronic Jam auflegen wird, vielleicht einige Zeit, von The People United Will Never Be Defeated. Falls es schnell gehen wird mit dem Switchen zur nächsten Sendung, schon mal hier die Ankündigung, ich weiß gar nicht, wann die nächste Sendung sein wird, wieder im dritten Freitag im September. Und dann ist es der, na, gucken wir, 17. September wird die nächste Klingding-Sendung sein. Was jetzt heute richtig unter den Tisch gefallen ist, ist die Musik von Dieter Roth. Vielleicht können wir das dann danach holen. Und vielleicht ist auch Gerd Vierköder wieder dabei. Heute war am Mikrofon Heiner Metzger. Ein Mitschnitt der Sendung wird irgendwann in der nächsten Zeit, 1, 2, 3 Tagen, hochgeladen auf die Webseite der Sendung www.hierunddahierunddah zusammengeschrieben mit einem R und hierunddah.de/klingding.html. Oder guckt über die, wo kann man noch gucken? VMH-Seite, da ist auch, sind die Ankündigungen, oder über die FSK-Seite, also einmal VMH, www.vmh.de. Ist auch ein Konzertkalender, wird unter anderem darauf hingewiesen, auf das nächste Festival, das Festival für immaterielle Kunst, was 11. bis 13.12. auf Kampnagel sein wird, veranstaltet und organisiert von Frauke Olbert. Und eben das Festival, von dem wir vorher sprachen, Left of the Dial, am 4. September. Also das ist alles auf der www.vmh-Kalender-Webseite drauf. Und jetzt hören wir The People United Will Never Be Defeated, eine Komposition, eingespielt auch von Frederik Arszewski, im Gedenken an ihn, der vor 2 Monaten gestorben ist. Anregendes Hören noch weiter wünscht Heiner Metzger, der heute die Moderation gemacht hat. Und Dank nochmal von meiner Seite an die beiden Studiogäste Felix May und Tim Hüls, die über das Festival gesprochen haben. Jetzt aber wirklich Frederik Arszewski.